sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco o vino por ellos. Ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ello fuera, la lluvia lo mojará. No alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. Herzlich willkommen. Ich sage hallo allen Zuhörern. Herzlich willkommen zur Reise ins Elektroland, zu Romakanskis wundervoller Welt der elektronischen Musik auf radiotalentfabrik.de, radio-talentfabrik.de als Podcast. Ja, das ist die erste Sendung, die nicht live ist, sondern vorproduziert. Ich sitze jetzt gerade hier sonntags bei mir zu Hause in meinem kleinen Studio und produziere für euch diese Sendung, die ja dann am Dienstag zu hören sein wird. Da bin ich dann übrigens in Istanbul, denke dann ganz doll an euch und ja, was haben wir heute alles da? Im Moment hört ihr gerade Jazzanova mit Bohemian Sunset. Davor gab es ganz klar zu hören Goten Project mit Confidences und anschließend Mob Mob So High. Ja, ein Gedicht werdet ihr heute noch hören und zwar habe ich mir mal erlaubt, ein Gedicht aufzunehmen mit einer musikalischen Untermalung. Das möchte ich euch auch präsentieren. Ja, und ansonsten Toni Latenz schaut vorbei, Gorillaz, Lackluster. Pendulum, FX Twin und, also die Liste ist lang, wir haben auf jeden Fall 2 Stunden voller spannender Musik. Ja, und da ich ja in Urlaub fliege, bin ja 2 Wochen weg, das bedeutet, nächste Woche gibt es keine keine Roman Kanskis wundervolle Welt der elektronischen Reise mit mir, sondern mit dem Toni Latenz, der übernimmt das dann an diesem Tage für mich. Auch wieder als Podcast, auch wieder auf Radio Talentfabrik, radio-talentfabrik.de und natürlich auch im Archiv über meine Seite, über unsere Seite, Roman Kanskis wundervolle Welt der elektronischen Musik, könnt ihr das dann natürlich auch erfahren. Die gibt es aber nur bei Facebook im Moment noch. So, jetzt habe ich genug geschwätzt. Würde sagen, ich freue mich auf die nächsten 2 Stunden. Ich packe schon mal währenddessen meinen Koffer für Istanbul. Was nehme ich mit? Mal schauen. Ihr kriegt jetzt währenddessen noch ein bisschen schöne elektronische Musik aufs Ohr. Also im Moment Jessenova mit Bohemian Sunset und danach kommt Mop Mop mit So High. where do I come in? Straight away. alles eingepackt habe. Socken habe ich drin, Hemden. Ja, langsam steigt die Spannung bei mir wirklich. Morgen um 0 Uhr geht's los Richtung Istanbul, wo ich dann 2 Wochen sein werde. Mal gespannt, mit was für Eindrücken ich zurückkomme. Im Moment hören wir hier Alex Kidd mit Electro Jazz. Danach kommt Jackie Me Too, Ghetto Organ. Ja, und anschließend Gorillaz mit Dirty Harry. Aber soweit sind wir noch nicht. Erstmal hier Alex Kidd mit Electro Jazz. Und ich mache mich dann mal wieder vom Acker und pack noch weiter meine Sachen. Ja, ein bisschen die Stimmung heben lassen. Und ja, so viel dazu. with your old lady at the till. I got a 90-day extension and I'm filled with guilt from things done and seen. The water from a bottle, my drummer canteen. At night I get a shot, swing for my life sleeper. Cost of life seems to get cheaper. Out in the desert with a street sweeper. The war is over, so said the speaker. With the fight suit on, they can hear him just a pawn. So he can advance. Remember when they used to dance? Man, all I wanna do. So, jetzt geht es erstmal nach Gorilla 2, damit Daft Punk, The Bright Time of Your Life. Und anschließend kommen wir zu Tony Lantenz mit My Fire. Tony Lantenz kennt ihr ja, das ist der gute Mann von dem Label, von dem Internetlabel schall-netlabel.com. Ja, und jetzt will ich gar nicht weiter schwätzen, sondern jetzt erstmal Daft Punk und danach Tony Lantenz und anschließend Lackluster. Do it. Thank you. richtig? Im Traum erkenne ich nicht, wie du aussiehst. Unbekannt bleibt dein Gesicht. Wer bist du? Warum kann ich dich nicht greifen? Meine Gedanken versuchen zu fassen, doch scheinst du ihnen auszuweichen. Bist du real oder nur Fiktion? Bist du richtig in deinen Träumen? Erwartest du mich schon? Geht es uns gleich? Sind uns Seelen verwandt? Bin ich noch bei Trost oder verliere ich meinen Verstand? Es sind nur Träume und doch, ich träume sie immer wieder. In erster Linie kommst du in ihnen vor. Leg mich zur Ruhe, schließe meine Augenlider. Schreite durch das unterbewusste Tor. Betrete jene fantastische Welt. Alles ist möglich, nichts hält mich auf. Bin unbefangen, mein Blick unverstellt. Lass den Traum seinen Lauf. Du greifst nach meiner Hand, es scheint, ich spüre deine Haut. Sie scheint sanft wie Seide und Samt, wirkt auf mich bekannt, vertraut. Dein Duft erfüllt den Raum. Ich fühle, wir sind uns nah. Momentan nur ein Traum, doch Träume werden wahr. Ich suche dich nicht, wir werden uns finden. Liebe ist Licht, leuchtet auch den Blinden. Nicht ob, sondern wann, wo und wie, es wird passieren. Vertraue dem großen Plan, wir haben nichts zu verlieren. Das war Traumfrau, ein Gedicht von Camur, also mir, und nachlesen könnt ihr das unter camur.de. Da könnt ihr alle Gedichte nachlesen, die mal aus meiner Feder entsprungen sind. Naja, ich wünsche jedem von euch, dass er auch mal seine Traumfrau findet. Vielleicht hat er sie auch schon gefunden. Nichtsdestotrotz geht es jetzt hier weiter erstmal mit einem wunderbaren Track aus dem Album. Ja, wie das heißt, habe ich keine Ahnung, ehrlich gesagt. Hier steht einfach nur Track 11. Ich weiß, dass ein... Moment, mir fällt es gleich ein. Ein Elektro meets Jazz Album ist, genau, das wollte ich noch dazu sagen. Danach kommen wir zu Pendulum, Under the Waves, anschließend FX Twin mit Jazz Polaris, ein wirklich sau fetter Track, muss ich sagen. Ja, und mehr möchte ich gar nicht mal ankündigen, das reicht ja erstmal, das sind jetzt 3 Tracks und danach melde ich mich dann nochmal bei euch. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen, dass alles wunderbar geklappt hat mit der Aufnahme hier unserer wundervollen Reise ins Elektroland, die wundervolle Romakanskis wundervolle Welt der elektronischen Musik auf radiotalentfabrik.de, radio-talentfabrik.de. Jetzt leider nur noch als Podcast, nicht mehr als Live-Sendung, aber das macht nichts. Solange ihr dienstags eure Reise ins Elektroland begehen dürft, ist ja alles okay. on Tape, Romakanskis wundervolle Welt der elektronischen Musik, eurer Reise ins Elektroland hier auf radio-talentfabrik.de. Wir haben eine Stunde schon mal jetzt hinter uns gebracht. Heute noch mit mir, eurem Kamo Romakanski. Nächste Woche ist der Toni Latenz an meiner Stelle, der euch dann 2 Stunden wunderbare elektronische Weltmusik präsentiert oder Musik präsentiert, wie auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, wenn ich dann aus dem Urlaub zurückkomme, das nachhören zu können. Ja, und mich gibt es ja dann wieder in 3 Wochen wäre ich dann auch wieder am Start für euch. Mal gespannt, was ich so mitbringe aus meinem Urlaub in Istanbul. Vielleicht auch den ein oder anderen türkischen Techno-Song. Wer weiß. Ich werde auf jeden Fall mal meine Ohren aufhalten und mal mich umhören, was es da so gibt. Bei uns gibt es jetzt die letzte Stunde, da haben wir unter anderem als nächstes nach dem Lowrider-Song hier, kommt Toko mit Samba Noir, so also eine französische Gruppe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann der Herr Kalkbrenner, Querfellow, anschließend Massive Attack und 2 wunderbare Songs von Trentemüller. Den einen habe ich schon öfters gespielt, Always Something Better, den anderen glaube ich noch gar nicht. Chameleon. Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, hören wir uns jetzt erstmal Toko an und dann schauen wir mal. Dança no espaço, meu corpo perde o cansaço, meu lábio treme e sorri. Quando ela troca de passo, meu peito perde o compasso, meus olhos sabem onde ir. Saiu do tempo, saiu, caiu, meu samba caiu. Quando ela diz que me disse, quando ela finge ser minha, quase me deixo levar. Quando ela quer mais um trago, quando ela troca meu copo, eu vejo a vida passar. Saiu do tempo, saiu, caiu, meu samba caiu. Eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer. Eu não quero discussão, ela sabe o que ela quer de mim. Quando ela sobe no salto, desce no morro do asfalto, eu deixo um samba no ar. Na madrugada me enrola cantarolando cartola na mesa de um outro bar. Saiu do tempo, saiu, caiu, meu samba caiu. Eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer. Ela sabe o que ela quer de mim. De mim. De mim. Ela sabe o que ela quer. Música. vendo ela dança no espaço. Meu corpo pede o cansaço, meu lábio treme e sorri. Quando ela troca de passo, meu peito pede o compasso. Meus olhos sabem onde ir. Quando ela diz que me disse, quando ela finge ser minha, quase me deixo levar. Quando ela quer mais um trago, quando ela troca meu copo, eu vejo a vida passar. Sair, o tempo sair.

color seem to fit, but time is always something better around the corner. And you were falling. Now you get your fix. Get your food. So, Techno-Citizens, ich würde sagen, wir kommen am Ende unserer Reise an. Ja, die 2 Stunden sind fast voll, fast gefüllt, mit randvoll mit elektronischer Musik vom Feinsten, hoffe ich. Ich hoffe wirklich, dass ich euch eine schöne Mischung nochmal präsentieren konnte, dass ihr wirklich Spaß hattet. Auch hier nochmal ein kleiner Hinweis, auch nächste Woche Dienstag gibt es wieder einen Podcast von Romakanskis wundervoller Welt der elektronischen Musik. Diesmal jedoch ohne mich, dafür mit dem Toni Latenz. Der macht das bestimmt mindestens genauso gut wie ich, wenn nicht sogar ein bisschen besser. Denn der gute Mann produziert ja selbst sehr gute elektronische Musik, also kann mich kein besserer vertreten außer ihn. Ich hoffe natürlich, dass das für euch okay ist. Wir haben uns einfach gedacht, naja, ich fahre jetzt, wie gesagt, 2 Wochen nach Istanbul. Ganz ohne wollen wir euch natürlich nicht lassen, denn ihr seid ja ganz treue Fans und ihr freut euch ja immer auf eure 2 Stunden Elektroreise in der Woche. Und dass dann das einfach der Toni macht für mich und ich dann wieder in 3 Wochen, wenn ich zurück bin. Genau, also ich komme am 12. zurück, das ist ein Dienstag und da bin ich natürlich, da kann ich natürlich keine Sendung machen, deswegen macht das der Toni für mich und ich bin dann die Woche drauf wieder am Start. Wäre der 12. Also ich komme am 11. wieder nach Deutschland und am 12. kann ich dann natürlich eine Sendung machen. Wie wir das hinkriegen, wollen wir mal schauen. Ja, das sollte aber möglich sein. Ich werde auf jeden Fall für euch am 12. dann wieder eine Sendung gestalten. Genau. Ja. Am 5. Juni ist das, wenn der Toni Latenz dann mit euch auf Reise ins Elektroland geht, als Reisebegleiter. Bitte seid nett zu ihm. Ja, und seid ganz toll, ja, wie immer. Ihr merkt schon, ich bin relativ aufgeregt. Ich freue mich wirklich wahnsinnig. Also habe meinen Koffer gepackt, werde jetzt auch gleich losfahren, mich erstmal in Friedrichshain mit meinem Kollegen treffen. Ja, genau das Friedrichshain, wo ich auch schon 2-mal gesendet habe. Von dort aus dem Studio Friedrichshain, unsere Romakanskis wundervolle Welt der elektronischen Musiksendung. Ja, und ja, morgen geht's dann los. Fliegen wir dann am Montag sozusagen, Montagnacht. Ja. Ja, Leute, gut, das war's von mir. Nochmal herzlichen Dank an die Leute von radio-talentfabrik.de, denn ohne deren Unterstützung könnten wir diese Sendung überhaupt nicht machen, rein von der GEMA her. Also das will ich mal an dieser Stelle mal kurz angemerkt haben, dass das wunderbar ist, dass wir hier unsere Musik frei rausspielen können, ohne dass wir darauf achten müssen, ob das jetzt geschützt ist oder nicht. Also wir sind sozusagen GEMA-technisch auf der sicheren Seite. Hoffen wir, dass das so bleibt, denn wie die momentan ja abgehen, man weiß nicht, was da noch auf uns zukommen wird. Egal, Leute, ich fahre jetzt, wie gesagt, ich fliege jetzt in Urlaub, wünsche euch einen wunderschönen, ja, einen wunderschönen 2 Wochen. Hoffentlich habt ihr schöne Pfingsten gehabt, gutes Wetter und wir sehen uns dann wieder am 12. Juni diesen Jahres und ja, wünsche euch alles Liebe, ja, und wenn es mal scheiße läuft, einfach dran denken. Thank you. es kann gar nicht so scheiße laufen, wie man immer meint. Von daher, don't worry, be happy. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your sin, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And all